scheiß drauf. Es ist mir egal, dass mein Name auf der schwarzen Liste steht. Für euren Versuch, mich zu stoppen, ist es schon viel zu spät. Ich kenn keinen Halt, ich sprech wie Halt durch eure Barrikaden. Ich mach's wie ein Taliban oder wie die Kannibalen. Ihr könnt mich nicht verbieten, ihr könnt meinen Kopf nicht waschen. Ihr hört mich weiter aus den Kinderzimmerboxen quatschen. Was für ein Index, was für eine BPJM. Auch wenn ihr's nicht wollt, geht meine CD Top 10 allein durchs Internet. Was wollt ihr dagegen machen? Das ist wie Flöhe aus dem Fell pellen bei haarigen Affen. Oder wie ein Mann mit kurzen Armen. Ihr werdet nichts erreichen. Ich werd ohne Gnade weiter meinen Mist verbreiten. Nur weil ihr konservativ seid, werde ich nicht scheitern. Ihr seid nur ein Haufen Spießbürger, nichts weiter. Ach was, ich reg mich nicht auf, sonst krieg ich Kreislauf. Ich mach das wie der Dackel mit dem Bürgersteig. Ich scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich sag's wie's ist, ich scheiß auf deine Sicht. Scheiß drauf. Weil du mit deiner Meinung alleine bist. Scheiß drauf. Ich mach das wie auf dem Scheißhaus. Ich scheiß drauf. Und gleich nochmal von vorne. Scheiß drauf. Ich sag's wie's ist, ich scheiß auf deine Sicht. Scheiß drauf. Weil du mit deiner Meinung alleine bist. Scheiß drauf. Ich mach das wie auf dem Scheißhaus. Ich scheiß drauf. So sieht's aus, mein Freund. Ist mir egal, wenn mein Name in der Zeitung steht. Hört lieber die CD, dann kriegt ihr Sido, wie er leibt und lebt. Hier erfahrt ihr wirklich alles über seinen Weg. Oder wollt ihr auch noch wissen, wann er scheißen geht? Ich schmeiß alle Journalisten aus dem 5. Stock. Ich bin für die Presse doch sowieso nur der Sündenbock. Ein gefundenes Fressen, der schwarze Peter. Auch wenn ich ganz oben bin, für sie bleib ich ein Straßenköter. Ich geb ein Fick auf die Plattenkritik. Ich mach einfach weiter wie immer, weil die Masse mich liebt. Ich sag's dir passend zum Beat, jetzt kriegst du was du verdienst. Du beeindruckst mich nicht, egal was für einen Affen du schiebst. Journalisten sind hängengebliebene Streberkinder. Früher mit dem Kopf immer schön tief im Lehrerhintern. Ach was, ich reg mich nicht auf, sonst krieg ich Kreislauf. Ich mach das wie die Kuh mit der Weide, ich scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich sag's wie's ist, ich scheiß auf deine Sicht. Scheiß drauf. Weil du mit deiner Meinung alleine bist. Scheiß drauf. Ich mach das wie auf dem Scheißhaus. Ich scheiß drauf. Und gleich nochmal von vorne. Scheiß drauf. Ich sag's wie's ist, ich scheiß auf deine Sicht. Scheiß drauf. Weil du mit deiner Meinung alleine bist. Scheiß drauf. Ich mach das wie auf dem Scheißhaus, ich scheiß drauf. So geht das ab bei uns hier. Ist mir egal, wenn sie meinen Namen in den Mund nehmen. Ich bin ein Straßenjunge, mit Beef kann ich umgehen. Hör auf zu rappen, wenn du sagst, du willst gesund leben. Manche sehen das Gute in dir, ich kann nur den Hund sehen. Mir ist egal, warum du Fuß machst. Wenn ich das will, wird das hier ganz schnell zum Blutbad. Ganz schnell, mein Freund. Wenn du mich dissen willst, dann tu das. Ich sag's nochmal, mir ist scheißegal, was du sagst. Sie nennen dich Judas. Guck, du hast keine Freunde. Ich bin wie mein altes Viertel, an mir platzen deine Träume. Jeder riecht die Angst, die aus deinen Hosen kriecht. Dibo und der gute Junge, Gay-Test positiv. Scheiß drauf. Ich sag's wie's ist, ich scheiß auf deine Sicht. Scheiß drauf. Weil du mit deiner Meinung alleine bist. Scheiß drauf. Ich mach das wie auf dem Scheißhaus. Ich scheiß drauf. Und gleich nochmal von vorne. Scheiß drauf. Ich sag's wie's ist, ich scheiß auf deine Sicht. Scheiß drauf. Weil du mit deiner Meinung alleine bist. Scheiß drauf. Ich mach das wie auf dem Scheißhaus. Ich scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich sag's wie's ist, ich scheiß auf deine Sicht. Scheiß drauf. Weil du mit deiner Meinung alleine bist. Scheiß drauf. Ich mach das wie auf dem Scheißhaus. Ich scheiß drauf. Und gleich nochmal von vorne. Scheiß drauf. Ich sag's wie's ist, ich scheiß auf deine Sicht. Scheiß drauf, weil du mit deiner Meinung alleine bist. Scheiß drauf, ich mach das wie auf dem Scheißhaus. Ich scheiß drauf. Scheiß drauf.